Erster, das sind die Völker, die Jahwe im Land ließ, um Israel zu prüfen. Er wollte sehen, ob die Israeliten, die die Kriege um Kanaan nicht kannten, seinen Geboten gehorchen würden. Zweiter, Jahwe wollte, dass die neuen Generationen der Israeliten, die die früheren Kriege nicht kannten, lernten, wie man kämpft. Dritter, diese Völker waren die fünf Fürsten der Philister, alle Kanaaniter, die Sidonier und die Heviter. Sie wohnten im Libanongebirge, vom Berg Baal Hermon bis zur Gegend von Hamat. Vierter, Jahwe ließ diese Völker dort, um Israel zu prüfen. Er wollte sehen, ob die Israeliten den Geboten gehorchen würden, die er ihren Vätern durch Mose gegeben hatte. Fünfter, die Israeliten wohnten also inmitten verschiedener Völker, wie den Kanaanitern, Hethitern, Amoritern, Pheresitern, Hevitern und Jebusitern. Sechster, sie heirateten die Töchter dieser Völker und gaben ihre eigenen Töchter deren Söhnen zur Frau. Außerdem dienten sie den Göttern dieser Völker. Siebter, die Israeliten taten, was Jahwe nicht gefiel. Sie vergaßen Jahwe, ihren Gott, und beteten die Götter Baale und Ascheren an. Achter, deshalb wurde Jahwe zornig auf Israel und gab sie in die Hand von Kusan-Risatheim, dem König von Aram-Naharim. Die Israeliten dienten Kusan-Risatheim 8 Jahre lang. Neunter, da riefen die Israeliten Jahwe um Hilfe an. Jahwe schickte ihnen einen Retter, Otniel, den Sohn des Kenas und jüngeren Bruder von Kaleb, der sie befreite. Zehnter, der Geist Jahwes kam über Otniel, so dass er Israel führte. Als er in den Krieg zog, gab Jahwe ihm Kusan-Risatheim, den König von Aram, in seine Hand, und Otniel besiegte ihn. Elfter, danach hatte das Land 40 Jahre lang Frieden, bis Otniel, der Sohn des Kenas, starb. Zwölfter, aber die Israeliten taten wieder, was Jahwe nicht gefiel. Deshalb gab Jahwe Eglon, dem König von Moab, Macht über Israel, weil sie Jahwe ungehorsam waren. Dreizehnter, Eglon versammelte die Ammoniter und Amalekiter. Dann zog er los, besiegte Israel und nahm die Palmenstadt ein. 14. Die Israeliten dienten Eglon, dem König von Moab, 18 Jahre lang. 15. Da riefen die Israeliten Jahwe um Hilfe an. Jahwe schickte ihnen einen Retter, Ehud, den Sohn des Gera vom Stamm Benjamin, der linkshändig war. Die Israeliten schickten durch Ehud Geschenke an Eglon, den König von Moab. 16. Ehud machte sich ein Schwert mit 2 Schneiden, das etwa eine Handlänge lang war. Er band es unter seiner Kleidung an seine rechte Seite. 17. So brachte Ehud Eglon, dem König von Moab, die Geschenke. Eglon war ein sehr dicker Mann. 18. Nachdem Ehud die Geschenke übergeben hatte, schickte er die Leute weg, die die Geschenke gebracht hatten. 19. Ehud selbst kehrte bei den Götzenbildern in Gilgal um und ließ Eglon sagen, ich habe etwas Wichtiges, das ich dir unter 4 Augen sagen muss, König. Eglon befahl, seid still. Dann gingen alle Leute, die um ihn standen, weg. 20. Als Ehud zu Eglon kam, saß dieser allein in seinem kühlen oberen Zimmer. Ehud sagte, ich habe eine Botschaft von Gott für dich. Da stand Eglon von seinem Stuhl auf. 21. Ehud griff mit seiner linken Hand nach dem Schwert, das er an seiner rechten Seite trug, und stieß es Eglon in den Bauch. 22. Das Schwert drang so tief ein, dass auch der Griff verschwand und das Fett die Klinge umschloss, denn Ehud zog das Schwert nicht wieder heraus. Danach ging Ehud durch eine Tür auf das Dach. 23. Danach ging Ehud aus dem Zimmer, schloss die Türen des oberen Zimmers hinter sich und verriegelte sie. 24. Kurz nachdem Ehud gegangen war, kamen Eglons Diener. Als sie sahen, dass die Türen des oberen Zimmers verschlossen waren, dachten sie, er ist bestimmt nur auf der Toilette in dem kühlen Zimmer. 25. Sie warteten lange. Als Eglon die Türen des oberen Zimmers immer noch nicht öffnete, nahmen sie den Schlüssel und schlossen auf. Dort fanden sie ihren Herrn tot auf dem Boden liegen. 26. Während die Diener warteten, war Ehud geflohen. Er war schon bei den Götzenbildern angekommen und entkam so nach Seira. 27. Als Ehud nach Hause kam, blies er auf dem Gebirge Ephraim in die Posaune. Daraufhin kamen die Israeliten mit ihm vom Gebirge herunter, und er führte sie an. 28. Ehud befahl ihnen, folgt mir hinunter, denn Jahwe hat eure Feinde, die Moabiter, in eure Hand gegeben. Sie folgten ihm, besetzten die Pforten des Jordan in Richtung Moab und ließen niemanden hinübergehen. 29. Zu dieser Zeit besiegten sie die Moabiter, etwa 10.000 starke und kampferprobte Männer, so dass niemand entkommen konnte. 30. So mussten sich die Moabiter damals Israel unterwerfen. Das Land hatte 80 Jahre lang Frieden. Ehud war ihr Richter, bis er starb. 31. Nach Ehud kam Samgar, der Sohn des Anat. Er tötete 600 Philister mit einem Ochsenstecken und rettete ebenfalls Israel.